Kundgabe 4686. Empfangen durch Bertha Dodder am 9.07.1949. Rechte Führer, Boten Gottes. Auch den Führenden mangelt die Erkenntnis, so sie diese nicht von mir gewonnen haben, so sie nicht die Bedingungen erfüllen, die ihnen das Erkennen, das Wissen um die Wahrheit eintragen. Dann haben sie sich selbst an führende Stellen aufgeschwungen, ohne von mir berufen zu sein. Und dann können sie nur blinde Führer sein, die einen falschen Weg gehen. Und die sich, ihnen anvertrauenden Menschen, auch nicht recht leiten können. Und ich wiederhole es immer wieder, dass ich selbst mir meine Diener auf Erden berufe und ihnen die rechte Ausbildung gebe, auf dass sie nun ihr Amt recht verwalten und ihren Mitmenschen zuverlässige Stützen und Begleiter sind. Ich brauche in der Endzeit Menschen, die im Wissen stehen um die reine Wahrheit, denn viele werden sich lösen wollen von denen, die ihnen nicht recht Aufschluss geben können über Sinn und Zweck des Erdenlebens. Und ihnen muss ein Bote von mir in den Weg treten und sie sanft auf den rechten Weg drängen, der zwar oft uneben ist und voller Hindernisse, aber doch zum Ziel führt. Diese Boten werden sich, so sie aufklärend wirken, das Vertrauen erringen, und ihren Lehren wird Gehör geschenkt werden, weil sie göttlichen Ursprung erkennen lassen und weil die Wahrheit sich Bahn brechen wird, so sie in der rechten Weise den Menschen zugeleitet wird. Blinde Führer werden die Menschen in die Irre führen. Meine Boten dagegen tragen ein Licht, und so erleuchten sie den dunkelsten Weg. Denn meine Boten haben mein Wort. Gewaltig ist dieser Ausspruch, dass ich selbst mich den Boten so eng verbinde, dass sie mein Wort zu hören vermögen. Doch daran erkennet ihr auch meine Boten und wisset sie zu unterscheiden von den Gegenkräften, dass sie Vertreter meines Wortes sind, dass sie von mir selbst empfangen. Folglich müssen diese auch in der rechten Erkenntnis stehen, weil ich selbst sie belehre. Und diesen Führern sollet ihr euch anschließen. Ihnen sollet ihr euch anvertrauen, wollet ihr zum Ziel gelangen, zu mir, der ich nur auf einem Wege zu erreichen bin, auf dem Wege der Wahrheit. Die reine Wahrheit ist aber nur in meinem Wort enthalten. Die reine Wahrheit kann euch Menschen nur durch mein Wort zugeführt werden, weshalb ich meine Boten beauftrage, euch mein Wort zu bringen und euch also zuverlässige Führer zu sein auf eurem Erdenlebensweg. Rechte Führer sende ich euch, und so ihr ihnen Beachtung schenket, werdet ihr viel gewinnen, denn sie besitzen viel und können daher viel abgeben denen, die nichts besitzen. Ihren Besitz, ihren Reichtum aber, haben sie von mir und nehmen ihn ständig von mir entgegen. Also könnet auch ihr in den Besitz einer Gabe kommen, die von mir ihren Ausgang genommen hat. Ihr könnet euch beteiligen an der Nutznießung dessen, was ich nur mir zugewandten und liebewilligen Erdenkindern direkt vermitteln kann. Ihr könnet in dessen Segen gelangen, und dann werdet ihr von selbst den rechten Weg einschlagen, denn ihr folget dann nur den Führern, die als meine Boten den rechten Weg wissen, der zu mir führt. Und darum achtet darauf, dass ihr euch nicht falsch führen lasset. Verlanget von euren Führern Aufklärung. Und so sie euch diese nicht geben können, so wählet sie nicht zum Führer, sondern suchet, bis ihr den rechten Führer gefunden habt. Und wahrlich sage ich euch, wer suchet, der wird auch finden. Denn dem Willigen komme ich selbst entgegen und gebe mich ihm zu erkennen. Ihm nahe ich mich in einem Menschen, durch den ich selbst mich äußern kann, dem ich also das Evangelium bringe, unverfälscht und rein, und der darum durch meinen Geist gelehrt ihm die volle Wahrheit übermitteln kann, die allein zu mir führt und zum ewigen Leben. Amen.